Manchmal geht es mir so, dass ich einen Abschnitt in der Bibel lese und dann merke ich, ich habe kein Wort verstanden. Also ich lese was, 5, 6 Verse und in meinem Kopf ist trotzdem so ein großer Wortsalat und ich könnte nicht sagen, was ich da eigentlich gerade gelesen habe, weil die Worte alle so ähnlich klingen und alles so ineinander überfließt. Und dann ist ja die Frage, was mache ich dann? Wie kann ich solche Bibeltexte verstehen? Und das würde ich gerne ganz praktisch anhand eines konkreten Textes heute mit euch durchspielen. Und diesen Text, den lese ich euch erst einmal vor, der steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel. Ich lese ab Vers 47. Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Vielleicht habt ihr es auf Anhieb verstanden, vielleicht aber auch nicht. Was mir in solchen Fällen hilft, ist tatsächlich, diese Geschichte oder solche Verse, die ich dann lese, mir nochmal im Kontext anzuschauen. Weil manchmal der Zusammenhang die Verse aufschließt. Und zwar Zusammenhang im verschiedensten Sinne. Einmal der direkte Zusammenhang, also die Verse, die vor und nach so einem Abschnitt stehen. Aber tatsächlich auch der große Gesamtzusammenhang der Bibel. Manchmal ist es der, der dann so eine Geschichte aufschließt. Und es ist tatsächlich bei diesen Versen aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums auch so. Schauen wir uns einmal an, was eigentlich vorher passiert ist, denn dann wird klar, was Jesus hier sagt. Was war passiert? Die Massen sind zu Jesus geströmt. 5000 an der Zahl, weil Jesus ihre Probleme löst. Sie hatten gehört, Moment, da, Jesus ist doch derjenige, der immer die Kranken heilt. Und wenn man im Johannesevangelium noch ein Kapitel weiter zurückgeht, ins 5. Kapitel, liest man diese berührende Geschichte, wo Jesus einen Mann heilt am Teich Bethesda, der da seit 38 langen Jahren liegt. Und dann kommt Jesus und heilt ihn. Und die Menschen sind davon so begeistert, dass Jesus die Macht hat, Menschen zu heilen, dass sie weiter die Gegenwart von Jesus suchen. Und Jesus tut wieder ein Wunder. In Johannes 6 am Anfang, er nimmt 5 Brote und 2 Fische und macht 5000 Menschen, die zu ihm gekommen sind, satt. Also Jesus heilt, Jesus macht die Leute satt. Die Menschen sind so begeistert davon, dass sie sich Jesus am liebsten schnappen würden und ihn auf der Stelle zum König machen wollen, weil er ihre Probleme löst. Und deswegen sagen sie, Jesus muss unser König sein. Aber weil sein Reich nicht von dieser Welt ist, lehnt Jesus das ab. Er sagt, so eine Art von König, der für euch immer nur Wunder tut und eure Alltagsprobleme einfach so löst, so eine Art von König möchte ich nicht sein. Darauf möchte ich zumindest nicht reduziert werden. Und dann lassen sich die Leute aber nicht so leicht abspeisen und klopfen am nächsten Tag wieder bei Jesus an. Und dann ist in dem Moment bei Jesus Schluss. Schluss mit Wunder. Er konfrontiert die Menschen sehr klar mit ihren Motiven. Ich lese das einmal vor. Er sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Also Jesus sagt, ich sage es mit meinen Worten, sehr deutlich, bei mir geht es um viel mehr. Ich will nicht nur euren Bauch satt machen, ich möchte eure Seele satt machen. Ihr wollt vor allen Dingen Brot von mir haben. Ihr findet das praktisch, dass wenn ihr bei mir seid, ich euch genug Brot gebe. Aber ich bin selbst das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und seht ihr, wenn man diesen Zusammenhang liest, wird auch klar, warum Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das hängt nämlich mit dieser Geschichte der Speisung der 5000 zusammen. Dass Jesus sagt, ja, okay, ihr seid satt geworden, weil ich ein Wunder getan habe, aber es geht um viel mehr bei mir. Es geht nicht nur um die Wunder, die ich tue, es geht um mich selbst. Es geht nicht um das Brot, das ich euch schenke, es geht darum, dass ich selbst das Brot des Lebens bin und dass ihr bei mir das findet, wonach eure Seele hungert. Die Menschen aber wollen die Gabe und nicht den Geber. Das hat jemand wie Martin Luther einmal sehr, finde ich, prägnant rausgearbeitet. Und das ist vielleicht auch was, was uns jetzt heute ins Nachdenken bringen kann. Vielleicht kannst du dich ja das einmal selber fragen. Suche ich eigentlich Jesus oder suche ich nur das, was Jesus mir schenkt? Will ich eigentlich den Geber oder will ich nur die Gabe? Was ist, wenn Gott dich nicht beschenkt, wenn er dir gerade nicht deine Probleme löst, dich nicht gesund macht, dich deinen Streit nicht löst, die Probleme, die dich abends nicht schlafen lassen, wenn er die gerade nicht löst? Liebst du ihn dann immer noch? Willst du dann immer noch in seiner Gegenwart sein? Oder liebst du Jesus eigentlich nur, wenn er dir gerade Geschenke macht? Das ist ja eine Frage, die manchmal dann ins Nachdenken bringt. Man kann ja sein eigenes Herz angucken, dann ist es vielleicht nicht immer so klar, dass man mit dem Psalm sagen kann, es gibt, finde ich, einen Psalm, der eigentlich das so schön auf den Punkt bringt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. So soll es eigentlich sein, dass wenn ich nur Jesus habe, alles andere zweitrangig wird. Aber ist das für uns wirklich so, dass wir das aufrichtig sagen können? Jesus, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde, oder erwische ich mich doch dabei, dass ich ziemlich oft nach Himmel und Erde frage? Wir frommen Leute reden ja manchmal so und sagen, Jesus, du bist mein König. Aber wollen wir Jesus nur als König, weil er uns so gut mit all dem versorgt, was wir brauchen? Oder wollen wir einfach ihn haben, weil es uns um Jesus geht? Geht es mir in erster Linie um den Geber oder geht es mir um die Gabe? Ich hatte vor einiger Zeit eine Anfrage. Ich habe eine E-Mail bekommen und mich hat jemand gefragt, könnten Sie für uns ein paar Andachten schreiben zum Thema, wie können Christen mit Geld umgehen? Und ja klar, Jesus hilft uns, mit Geld umzugehen. Jesus hilft uns bei allen möglichen alltäglichen Problemen, wie wir in der Ehe miteinander leben sollen, wie wir Kinder erziehen, wie wir auf der Arbeit uns verhalten können. Klar, Jesus ist bei uns im Alltag. Und trotzdem ist die Frage, suche ich Jesus in erster Linie als so einen Lebenscoach, der mir hilft, durch meinen Alltag zu kommen? Oder suche ich ihn in erster Linie als Heiland? Das muss man nicht gegeneinander ausspielen, weil ich gleichzeitig fest davon überzeugt bin, dass ich mit jedem Problem, das ich habe, jederzeit zu Jesus kommen kann. Es gibt kein Problem, das zu klein wäre und ich nicht zu Jesus kommen sollte. Ich kann mit jedem noch so kleinen Problem zu Jesus kommen. Und trotzdem ist es für mich eine Frage der Prioritäten. Der Geber steht über der Gabe. Und vielleicht ist das was, was man besonders an Maria gut lernen kann. Diese Herzenshaltung zu sagen, es geht mir vor allen Dingen um den Geber und nicht um die Gabe. Wir hatten jetzt letzte Woche ein kirchliches Fest, was kaum einer auf dem Schirm noch hat, Maria Verkündigung, wo wir daran denken, wie der Engel Gabriel Maria erschienen ist und ihr gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen. Und dann singt Maria dieses beeindruckende Magnificat. Und Martin Luther legt das Magnificat aus und weist genau darauf hin und sagt, Maria ist ein wunderbares Vorbild hier, weil Maria nach dem Geber fragt und nicht zuerst nach der Gabe. Sie fängt nämlich an zu singen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Das heißt, ihre Seele freut sich erstmal über den Herrn. Sie freut sich über ihren Heiland. Darüber ist sie erst einmal froh. Es geht ihr erstmal um den Geber und nicht um die Gabe. Und ich wünsche mir für uns, dass wir es genauso machen. Dass wir in die Gegenwart Jesu gehen, nicht nur, weil er uns das tägliche Brot gibt, sondern auch, weil er selber das Brot des Lebens ist. Und dann redet Jesus weiter mit den Menschen, die dazu ihm kommen, mit denen nicht ganz so reinen Motiven, so wie es uns vielleicht manchmal auch geht. Und in diesem Gespräch, das ich am Anfang vorgelesen habe, was Jesus da sagt, spielt er mehrfach auf die Mose-Geschichte an. Und wenn man die Mose-Geschichte im Alten Testament sich näher anschaut, schließt sich dadurch auch die Worte von Jesus schließen sich auf. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Der nähere Zusammenhang schließt so ein Bibeltext in Johannes 6 auf, wenn ich mir angucke, die Speisung der 5000 steht davor. Aber auch der weitere Zusammenhang der gesamten Bibel schließt diese Geschichte auf. Näherhin die Mose-Geschichte im zweiten Buch Mose, im Alten Testament, schließen die Worte Jesu auf. Und auf drei Ebenen das ist so eine kleine Mini-Gliederung für den nächsten Predigteil. Die Worte, die Jesus da sagt, wenn man sie mit der Mose-Geschichte in Zusammenhang bringt, zeigen zum Ersten, wer Jesus ist, klarer. Sie zeigen zweitens, wer wir sind, noch viel klarer. Und sie zeigen drittens noch klarer, was es eigentlich mit dem Kreuz auf sich hat, an das Jesus Christus gegangen ist für uns. Gucken wir uns das mal der Reihe nach an, wie diese Worte noch klarer machen, wer Jesus ist. Die Leute, die zu Jesus gekommen waren, hatten angefangen, mit Jesus über die Wüstenwanderung zu sprechen. Kennt ihr die Geschichte? Das Volk Gottes wandert durch die Wüste und Gott versorgt sein Volk mit Manna vom Himmel. Und die Leute sagen zu Jesus, unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Ich sage es mit meinen Worten, die Speisung der 5000, das erinnert uns an die Manna-Geschichte in der Wüste. Da wurden die Menschen auch auf wundersame Weise von Gott versorgt. Und Jesus nimmt diese Formulierung auf später und sagt sie so nochmal, aber nicht ganz so nochmal, weil er eine Formulierung modifiziert, eine Formulierung verändert. Er sagt nicht, unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Er sagt, eure Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Und das ist schon, man muss es so sagen, eine Distanzierung. Jesus sagt nämlich nicht, unsere Väter, eure Väter waren es. Und damit sagt er, eure Urgroßväter, die damals durch die Wüste gewandert sind, es waren am Ende nicht meine Urgroßväter. Weil am Ende habe ich auf dieser Welt keine Väter. Weil ich, Jesus Christus, habe nur einen Vater und das ist der himmlische Vater. Er ist nämlich geboren von der Jungfrau Maria. Und deswegen redet Jesus so und deswegen drücken diese Worte indirekt aus, wer Jesus ist. Sie sagen etwas über seine Identität aus. Man kann Jesus nicht auf einen einfachen Menschen reduzieren. Das ist nicht der Anspruch, den Jesus selbst stellt. Man kann Jesus nicht auf die Rolle eines Propheten reduzieren. Jesus sagt, eure Väter, Vorfahren sind nicht meine Vorfahren, weil mein Ursprung am Ende in Gott ist. Ich bin Gott selbst, der auf die Welt gekommen ist. Und das wird noch in einer anderen Formulierung deutlich, die Jesus in diesem Gespräch in Johannes 6 benutzt. Er sagt nämlich, ich bin das Brot des Lebens. Und diese Formulierung ist im Deutschen etwas schwach wiedergegeben, weil eigentlich müsste man übersetzen, ich bin, Ausrufezeichen, das Brot des Lebens. Dieses Ich bin ist im Griechischen betont, da steht ego eimi, ich bin. Und wenn man das Johannesevangelium liest, dann werdet ihr feststellen, es gibt in diesem Johannesevangelium 7 sogenannte Ich-Bin-Worte. Das sind sehr berühmte Aussprüche von Jesus, die alle nach dem gleichen Schema ablaufen, nämlich immer sagt Jesus, ich bin, Ausrufezeichen, und dann kommt ein Bild. Also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben in Johannes 8. Oder in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und auch ich bin die Tür. Oder ihr kennt Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Oder Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Kennt ihr die Worte? Und dazu gehört auch Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Und in diesen 7 Ich-Bin-Worten des Johannesevangeliums steckt eine dauernde Anspielung auf die Mose-Geschichte. Weil nämlich Mose, als er Gott zum ersten Mal begegnet, so richtig, am brennenden Dornbusch, kennt ihr die Geschichte? Da geht Mose ja zum brennenden Dornbusch und dann fragt Mose in diesem Gespräch Gott, wie heißt du denn? Also wenn ich jetzt zu meinem Volk gehen werde, wie soll ich dich denn vorstellen, mit welchem Namen? Und Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Du sollst du mich nennen. Oder man kann auch übersetzen, ich bin für dich da. Oder ich bin der Seiende. Gibt es mehrere Möglichkeiten, ist jetzt Nebengleis, vielleicht für eine andere Predigt. Der Punkt ist nur, im Griechischen wird das wiedergegeben mit ego eimi. Also mit dieser Formulierung, die Jesus in Johannes 6 aufnimmt und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, sagt er damit auch, der Gott, der damals vor Abraham am brennenden Dornbusch stand, dieser Gott steht nun vor dir. Ich bin Gott, der auf die Welt gekommen ist. Der Gott, der Mose begegnet ist, der begegnet jetzt gerade dir. Ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 8 setzt Jesus sogar noch mal einen drauf und sagt, ehe Abraham war, bin ich. Nicht ehe Abraham war ich, sondern bin ich. Das ist der Anspruch, den Jesus hat. Er war schon immer da. Gleichzeitig in diesem Gespräch in Johannes 6 erzählt Jesus aber auch etwas darüber, wer wir sind. Er hält uns den Spiegel vor. Er sagt nämlich nicht nur, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Er sagt, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Und das heißt, einer auf der einen Seite, Manna macht nicht ewig satt. Auch wenn man von Gott versorgt wird mit Manna, auch wenn man von Gott versorgt wird durch die 5 Brote und 2 Fische, die auf wundersame Weise vermehrt wurden, auch dann wird man eines Tages sterben. Aber es hat noch eine andere Ebene. Warum sind die Menschen eigentlich gestorben in der Wüstenwanderung? Warum ist eigentlich fast keiner von denen, die da aufgebrochen sind in Ägypten, auch im gelobten Land angekommen? Warum waren das denn 40 Jahre? Wenn man bei Google Maps mal eingibt, wie lange man von Ägypten nach Israel braucht zu Fuß, man braucht keine 40 Jahre. Definitiv nicht. Der Grund ist, dass es eine Strafe war, eine Strafe Gottes, weil das Volk immer wieder sich gegen Gott auflehnte, immer wieder rebellierte, immer wieder sich beschwerte, immer wieder abfiel, immer wieder Götzen anbetete, kurz, weil sie Sünder waren. Und hey, das ist der Punkt. Das Manna vom Himmel konnte das Problem nicht lösen, das in ihren Herzen war. Das Manna vom Himmel konnte die Sünde nicht aus dem Herz rausnehmen. Und auch die wunderbar geteilten Brote und Fische da bei dieser Speisung der 5000, die haben das Grundproblem nicht gelöst, dass wir Menschen Sünder sind. Menschen, die von ihrem Herzen her Gott eigentlich gar nicht wollen und suchen. Die nämlich eigentlich von ihrem Herzen her eigentlich nicht ehrlich beten können, wenn ich nur dich habe, frage ich nur nicht nach Himmel und Erde. Weil wir eigentlich doch eher die Gaben wollen und nicht den Geber. So sind wir irgendwie gestrickt. Und das Problem kann das Manna nicht lösen, auch wenn es auf wundersame Weise vom Himmel kommt. Dafür braucht es mehr. Und da sagt Jesus, dafür braucht ihr mich. Dafür braucht ihr mich, das wahre Brot des Lebens. Und wenn ihr mich esst, dann findet ihr Vergebung für eure Sünde. Mich braucht ihr. Und damit hilft uns Jesus, das wäre der dritte Gedanke in dem Abschnitt, auch sein Kreuz klarer zu sehen. Und das tut Jesus, indem er auf einen weiteren Punkt der Mose-Geschichte anspielt. Das ist hier erstmal ein schräger Gedanke, wenn wir den hier lesen, dass Jesus sagt, ihr müsst mich essen, um ewig zu leben. Und wir fragen uns, wow, das ist eine schräge Formulierung, Jesus, was meinst du damit? Und das ist zunächst mal eine Anspielung auf die Passa-Geschichte. Denn bei Mose war es ja so, ihr erinnert euch vielleicht, Mose geht zum Pharao und sagt ihm, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao weigert sich. Und Gott schickt dem Pharao Plage um Plage. Der Pharao weigert sich und weigert sich, bis es dann zur 10. und letzten Plage kommt. Der Engel des Herrn geht durch alle Häuser Ägyptens und tötet jedes erstgeborene Kind. Aber das Volk Gottes soll gerettet werden. Und das soll deshalb gerettet werden, weil jede Familie ein Lamm schlachten soll. Das Blut des Lammes wird an die Türpfosten gestrichen. Und die Familie setzt sich an den Tisch, legt sich an den Tisch und isst das Fleisch des Lammes. Und weil die Familie das Fleisch des Lammes ist, das an ihrer Stelle gestorben ist, sind sie nicht dem Tod geweiht, sondern werden leben. Weil das Lamm an ihre Stelle getreten ist. Und Jesus sagt in Johannes 6, so ist es auch bei mir. Die Geschichte von Mose ist ein Abbild und ein Schatten für das, was ihr bei mir wirklich findet. Ich bin das wahre Passahlamm. Und das ist kein Zufall, dass Johannes am Anfang seines Evangeliums davon berichtet, gleich im ersten Kapitel, dass der Täufer auf Jesus zeigt und sagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und es ist auch kein Zufall, dass in Johannes 6, in Vers 4, der Evangelist Johannes einschiebt in die Geschichte der Speisung der 5000. Es war aber kurz vor dem Passa. Weil sein Fingerzeig darauf ist, dass Jesus unser wahres Passalamm ist. Er ist als Lamm für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Sünde ans Kreuz getragen. Und wer Jesus, dem Lamm Gottes, vertraut, dass er an meine Stelle getreten ist, mein Tod gestorben ist, für den gilt, was Jesus sagt. Wer das glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht wer immer alles richtig macht, hat das ewige Leben, sondern wer glaubt, der hat das ewige Leben. Also Jesus zeigt uns in diesen wenigen Versen, wer er ist. Er zeigt uns, wer wir sind. Und er zeigt uns, was das Kreuz ist. Und da hilft uns aber nicht nur das Kreuz besser zu verstehen, sondern auch den Kelch, den wir als Christen oft im Heiligen Abendmahl empfangen. Denn Jesus sagt auch, ich lese noch einmal, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Es ist sehr interessant, dass dieser Vers, sagen so die Ausleger, eine klare Anspielung auch auf die an die Abendmahlsworte ist. Weil wenn man die Abendmahlsworte neben diesen Vers legt, merkt man, dass es zwischen ganz vielen Formulierungen Übereinstimmungen gibt. Und nun kenne ich manche Christen, die sagen, müssen wir eigentlich als Christen das Abendmahl feiern? Braucht es das überhaupt? Sagt Jesus nicht vorher, wer glaubt, der hat das ewige Leben? Also offensichtlich hängt das ewige Leben am Glauben. Und wenn es am Glauben hängt, hängt es nicht am Abendmahl. Also müssen wir auch gar nicht das Abendmahl so oft feiern. Können wir doch auch lassen. Ich würde dazu sagen, das überzeugt mich so nicht ganz. Die Frage, müssen wir eigentlich Abendmahl feiern, ist so vergleichbar für mich mit der Frage, müssen wir eigentlich an Weihnachten Geschenke haben? Formal, streng genommen, ist Weihnachten auch ohne Geschenke da. Aber es ist schon toll mit Geschenken. Und wenn Gott uns im Heiligen Abendmahl ein Geschenk macht, dann ist die Frage vielleicht nicht so relevant, müssen wir das Geschenk bekommen, ja oder nein? Welches Geschenk macht uns Gott denn im Abendmahl? Er gibt sich selbst und er tut es, um unseren Glauben zu stärken. Weil als jemand, der ich das Abendmahl empfange, weiß ich, dass ich zu Jesus gehöre, weil ich seine Gegenwart geschmeckt habe. Spüre ich immer, in jedem Moment meines Alltags, dass ich zu Jesus gehöre? Nein, tue ich nicht. Fühle ich mich in jedem Moment meines Alltags von Gott geliebt? Nein. Habe ich immer einen starken Glauben? Ehrliche Antwort, habe ich nicht. Aber im Abendmahl schmecke ich seine Gegenwart. Daran kann ich gar nicht zweifeln. Und deswegen beantworte ich die Frage mit einem klaren Ja. Ich gehöre zu diesem Jesus. Weil ich mit dem Abendmahl das habe, was Jesus dort verspricht. Das Brot des Lebens und Vergebung der Sünden. Die Geschichte übrigens in Johannes 6, wenn ihr sie zu Ende lest, sie endet ein bisschen ernüchternd, kann man sagen, weil Jesus sagt was sehr Krasses: Ihr müsst mich essen und wenn ihr mich nicht esst, könnt ihr nicht leben. Wenn ihr mein Fleisch nicht esst und mein Blut nicht trinkt, werdet ihr das ewige Leben nicht haben. Und viele Leute sagen, hey Jesus, du spinnst doch. Und sogar manche oder viele der Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, es waren ja mehr als die 12, die gehen weg und sagen, hey Jesus, mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Der sagt, er selber ist Gott, der auf die Welt gekommen ist und wir müssen ihn essen quasi, um Vergebung der Sünden zu haben. Und dann ist nur noch eine kleine Schar bei Jesus und Jesus fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns, dass ihr das erlebt, vielleicht durch diese Predigt, aber vielleicht auch durch viele, viele andere Momente in eurem Glaubensleben, dass ihr merkt, Jesus spricht Worte zu eurer Seele, die euch Leben geben. Und wenn man das erlebt, dann sagen wir miteinander als Christen, diesem Jesus wollen wir nachfolgen, bei diesem Jesus wollen wir bleiben, wohin sonst sollen wir gehen? Du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Amen.